Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Im November 2014 hatten wir schon einmal ein Interview mit einer Berliner Anti-Olympia-Gruppe im Programm. Inzwischen ist eine zweite Gruppe dazugekommen und wir haben natürlich auch mit ihnen gesprochen. Also Berlin bewirbt sich ja jetzt für die Olympiade demnächst und ihr seid quasi das Bündnis Olympia verhindern. Wollt ihr euch mal vorstellen? Ja, ich bin Sabrina. Und ich bin die Anne. Hallo. Hallo. Genau, wollt ihr mal kurz sagen, aus welchen Gründen ihr denkt, dass irgendwie Olympia Berlin nicht gut tun würde und wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, euch zu gründen und mal so ein bisschen vorstellen. Ja, letztes Jahr waren wir so ein bisschen geschockt, dass der Senat entschieden hat, oder es ja eine Weile auch so ein bisschen offen war, ob er sich entscheidet, eben an diesem Bewerbungsverfahren teilzunehmen. Und ich fand es irgendwie super abgefahren, dass irgendwie nach der Niederlage Anfang der 90er, als sich Berlin schon mal fürs Jahr 2000 für die Olympiade beworben hat, dass es überhaupt so in Frage kommt, weil das so grandios gescheitert war vor 20 Jahren, dass sie sich überhaupt das überlegen, das nochmal zu machen und auch angesichts der ganzen Empörung über, wie es mit dem Flughafen, mit dem BER abgeht und der Niederlage da mit der Abstimmung 100% Tempelhof, dann dachten ich und ein paar Leute hier, dass es total gut ist, im Vorfeld, also bevor wirklich eine Bewerbung abgegeben wird, weil Berlin bewirbt sich sozusagen darum, in Konkurrenz mit Hamburg für 2024 und 2028 die Olympiade auszurichten, dass man eben im Vorfeld da schon was zu sagen muss, weil es einfach so gar nicht geht, so, also bei der Situation in Berlin und der finanziellen Situation und zwar ganz klar, dass man da irgendwie was machen muss. Deshalb haben wir am Ende letzten Jahres, also im November, eine Veranstaltung organisiert im Mehringhof, die auch so ausgerichtet war, zu gucken, was ist vor 20 Jahren gelaufen, wie war die Bewegung gegen die Olympiabewerbung Berlins damals, was gab es für Aktionsformen und auch so ein bisschen Lust zu machen, eben auf eine nochmalige Kampagne oder Versuch, eben eine weitere Bewerbung zu verhindern. Und da waren ja ausgesprochen viele Leute, so 80 oder so. Und daraufhin hat sich dann irgendwie so eine Gruppe aus der Veranstaltung raus gegründet, die gesagt hat, ja, wir wollen jetzt auch so eine Art INI gründen und ja, seitdem gibt es irgendwie regelmäßige Treffen und haben, ja, wir haben uns den Namen Olympia verhindern, IOC zerschlagen gegeben und haben auch eine ganz interessante Website, die heißt olympiaverhindern-blogsport.de, könnt ihr gerne mal raufgucken. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch noch dieses Bündnis No Olympia, was ist denn quasi der Unterschied so ein bisschen zwischen euch und dem Bündnis jetzt? Ja, vielleicht kann ich was dazu sagen. Also ich glaube, das No-Olympia-Bündnis gab es so kurz vor uns. Und so viel ich weiß, sind das halt Einzelpersonen und viel auch Leute aus Verbänden oder auch aus Parteien, so Grün oder Linke. So genau, so ganz genau weiß ich auch nicht, wer da alles drin ist, aber oder auch so Öko-Verbände, so vom NABU, genau. Und genau, die sind auf jeden Fall gegen Olympia auch. Finden wir auch super. Aber ich glaube, bei jetzt den Leuten, die dann hier das Olympia verhindern eben ins Leben gerufen haben, denen war es wichtig, eben auch ein autonomeres irgendwie Bündnis, sage ich mal, auf die Beine zu stellen, wo es auch möglich ist, sich irgendwie noch radikaler zu positionieren und auch zu zum Beispiel Störaktionen aufzurufen und genau. Und wir tun uns aber auch jetzt gar nicht abgrenzen so voneinander. Und, wenn auch zu verschiedenen Aktionen in nächster Zeit wird es auch von beiden Gruppen Aufrufe geben und so. Und genau, es geht schon, sind beide Gruppen, sind gegen Olympia. Und wir haben auch schon mal eine gemeinsame Aktion gestartet, als es in der Marx-Schmeling-Halle eine Veranstaltung gab, von Zukunft Berlin ausgerichtet. Also quasi so eine Lobbyveranstaltung, wo Kritik nicht erwünscht war, wo keine Flugblätter und Materialien rein durften. Da wurde man auch durchsucht, als man rein wollte, ob man auch keine Flugblätter dagegen dabei hätte oder irgendwelche Schilder oder so. Also da haben die Leute von Olympia-Bündnis und wir da ganz klar zusammengearbeitet Und ja, meine Meinung ist so, dass sich viele dort vielleicht auch gerne so radikaler Formen bedienen wollen, aber dass sie natürlich qua ihrer Verbandstätigkeit oder ihrer Parteizugehörigkeit dann auch natürlich sich da vieles nicht leisten können, was so ein bisschen über Appelle oder Unterschriftensammlungen oder offiziell angemeldete Geschichten hinausgeht. Das ist auch total verständlich, aber deswegen ist es eben auch nötig, einen Kreis zu haben, der sich eben da nicht so ein bisschen selbst beschneiden muss. Genau, und ich weiß nicht, ob das jetzt schon was vorwegnimmt, so, aber es wird ja am 12. Februar wird es eben auch so eine Veranstaltung, so eine Olympia-Propaganda-Veranstaltung, nenne ich das mal, genau, wird hier in Berlin stattfinden, und da wird es auch von beiden Gruppen jetzt Aufrufe geben, dagegen was zu machen. Okay, könnt ihr vielleicht nochmal erklären, mit was für einem Fokus ihr als als Inni quasi an diese Olympia-Sache oder an dieses Olympia-Verhindern rangeht? Also habt ihr euch einen stadtpolitischen Fokus gesetzt oder aus welcher argumentativen Situation seid ihr quasi gegen die Bewerbung von Berlin an der Olympiade? Es sind ja auch einige Gruppen oder Einzelpersonen aus anderen Gruppen und Bündnissen hier bei uns Olympia-Verhindern dabei, die aus so stadtpolitischen Zusammenhängen, Initiativen kommen, dass natürlich dann auch der Fokus und die Vernetzung in der Richtung eher da. Und für uns ist es schon auch ein ganz wichtiges Argument, also dass in den Städten, an den Großstädten, wo Olympia bisher ausgerichtet wurde, sei es London oder Vancouver, da natürlich irgendwie eine große Umstrukturierung stattgefunden hat, also die so eine stadtpolitische Planung von oben, die eben eher darauf setzt, irgendwie die Stadt zu so einem Standortfaktor, zum attraktiven Standortfaktor für Firmen zu machen, für Investitionen, dass da natürlich dann eher so die ärmeren Teile der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden oder ganz hinten runterfallen, dass so ein Prozess dann durch so eine Olympia-Bewerbung und eine Olympia-Ausrichtung verstärkt wird. Und das befürchten wir natürlich für Berlin genauso. Die Argumentation gab es vor 20 Jahren ja genauso schon. Und da war das auch schon so, dass durch die Hauptstadtwerdung Berlins und Regierungssitz da ganz klar solche Prozesse auch sowieso schon beförderten. Und es sieht jetzt nicht so viel anders aus. Also Gentrifizierung, Verdrängung ist ein ganz großes Thema in Berlin. Und die Regierung hier in Berlin muss sich da auch schon irgendwie ein paar Gesetze, kleine Kosmetik ausdenken, um dem ein bisschen entgegenzukommen. Insofern wird es auch ein großes Thema sein. Sonst geht schon klar auch darum, wer verdient überhaupt daran. Also die Argumentation, die so öffentlich verbreitet wird vom Senat und von den Lobbyverbänden, zu sagen, naja, da bleibt eben viel auch in der Stadt hängen. Und das IOC gibt uns ja dann quasi 1 Milliarde Euro, so, das hört sich dann erstmal großartig an. Aber uns ist ganz klar, jetzt schon die Bewerbung kostet irgendwie 200 Millionen Euro und das ist echt so für die Katze, das brauchen wir überhaupt nicht. Und da werden so viel Gelder verschwendet und das wird sowieso nichts, weil wir natürlich da gegensetzen werden und die Leute auch natürlich dann irgendwie schnallen werden. Zumindest der interessierte Teil der Bevölkerung, der sich eben nicht verdrängen lassen will, dass das alles so Gelaber ist, was jetzt da in nächster Zeit von den Plakatwänden schreit, also wir wollen Spiele, das ist so lächerlich, dass alle Inhalte dahinter natürlich verschwinden und wir aber da ganz gut unsere Inhalte setzen. Ja, ist ja auch ganz interessant, dass unser in Anführungsstriche Innensenator gleichzeitig Sportsenator ist hier in Berlin. Und da kann man ja ganz gut nochmal gegeneinander halten, also wie er sich aufgeführt hat angesichts der Refugee-Proteste am Oranienplatz zum Beispiel. Oder auch bei der Räumung der besetzten Schule in der Ohlauer Straße, die auch als selbstorganisiertes Zentrum von Refugees Monate, wochenlang funktioniert hat. Also mit welcher repressiven Macht er da vorgegangen ist mit seinen Schergen. Und dann, wenn man sich eben das Motto anguckt, wie schon gesagt, da eine Welt zu Gast bei Freunden oder so ähnlich. Das ist ja echt so voll der Hohn, also dass man sich eben Leute von überall aus der Welt hierher holt und die hier irgendwie mühsam mit unter Aufbietung ihrer größten Kräfte und Gelder hier endlich gelandet sind, in ein bisschen sichereren Zuständen als in ihren Heimatländern, dass man die halt so scheiße behandelt, wie es halt hier so ganz institutionell rassistisch gemacht wird. Aber eben wenn Leute sich dann zusammenschließen und sich wehren gegen diese Scheißgesetze, dann eben auch noch so, ja, irgendwie total zynisch dann von ihren Protestplätzen dann vertrieben werden unter Gewalt. Das wäre für uns jetzt auch nochmal ein ganz klares Argument, dass ein klar steigender Nationalismus, Rassismus, Ausgrenzung einfach ein Thema sein muss, wenn man Olympia sich anguckt und dann nicht so tun kann, als ob Spiele, Olympia halt nur Spaß und tolle Wettkämpfe und Leute kommen von überall her, Also wenn man sich das so anguckt, das kann man natürlich, aber das ist auf jeden Fall schon sehr einseitig und sehr zynisch angesichts dessen, was in der Welt so passiert. Ihr hattet ja gerade schon mal angedeutet, dass ihr auch schon Aktionen zusammen mit anderen Bündnissen hattet, aber was plant ihr dann in Zukunft quasi als aktive Handlung auch gegen diese Olympia-Bewerbung zu machen? Ich hatte ja das vorhin schon ein bisschen vorweggenommen. Also genau die nächste Aktion, die halt ansteht, die wird am 12.02. sein. Ist jetzt ja auch schon bald. Und da will eben die Stadt Berlin zusammen mit der Stiftung Zukunft Berlin so ein Bürgerforum veranstalten, wo 500 BerlinerInnen eingeladen sind, hinzukommen. Und da soll eben ein Gremium gebildet werden, an dem aus 40 Personen, an dem 20 prominente BerlinerInnen und 20 einfache BerlinerInnen eben sich zusammentun, um dann die Olympia-Bewerbung zu begleiten. Und genau, im Grunde wird es eben eine große Olympia-Propaganda-Veranstaltung sein, wo auch jetzt schon klar ist, irgendwie, wie diese angebliche Bürgerbeteiligung, in welche Richtung die halt gehen soll und dass kritische Stimmen dann nicht erwünscht sind. Könnt ihr die Augen und Ohren offen halten auf weitere Ankündigungen? Da wird es bald Flyer werden zu kursieren und im Stressfaktor wird das auch angekündigt. Und ja, wir würden auch noch gerne sagen, dass wir alle herzlich einladen, bei uns mitzumachen. Wir treffen uns im zweiwöchentlichen Rhythmus. Das geht los jetzt, das nächste ist am 3.2., also Dienstag, der 3.2. um 19 Uhr in New York in Britannien. Ja, wie gesagt, könnt alle gerne dazukommen. Wir sind offen für alle. Und genau. Außerdem eine andere Aktion, die auch dann im Anfang, Mitte März stattfinden soll, ist, da möchten wir einfach alle einladen, mit uns ins Schwimmbad zu gehen, ohne zu bezahlen, zu zeigen, wir brauchen Sportstätten für alle, wo alle hingehen können und das für alle zugänglich ist, genau. Deshalb wollen wir da gegen Olympia protestieren und uns Eintritt ins Schwimmbad verschaffen. Genau, ja, der Hintergrund, der ist nochmal zu zeigen, dass die Schwimmbadpreise wurden ja kürzlich so enorm erhöht, gerade auch für sogenannte Spaßbäder, also wie das Spreewaldbad hier in Kreuzberg. Und das ist ja so ganz gut gelegen, das Schwimmbad, um auch nochmal mehr Publikum zu erreichen. Und da gehen ja auch viele dann trotzdem hin oder halt zu den verbilligteren Zeiten oder knapsen sich das trotzdem dann ab. Dass man irgendwie zeigen kann, so exemplarisch, dass diese 52 Millionen, die jetzt direkt schon für die Bewerbung Berlins ausgegeben werden, also dass man irgendwie da 2 Jahre alle in Berlin umsonst ins Schwimmbad gehen lassen könnte, wenn man wollte, um halt, also um zu zeigen, was dann eben mit den 52 Millionen da sonst gemacht werden könnte. Und ja, wir hoffen uns davon, dass auch die Szene oder Leute, die ja zu Aktivismus irgendwie Lust haben in Bezug auf Olympia und gegen Verdrängung und so, dass da so ein bisschen Potenzial und Offenheit so entsteht, dass man eben dann auch eine gemeinsame spaßige Aktion in und vor dem Schwimmbad macht und das nochmal der Öffentlichkeit so aufzeigt. Das wird wahrscheinlich so am 7. März sein, aber guckt dann nochmal auf unsere Website. Zwei Bündnisse. Das erinnert ja fast schon ein bisschen an die Zeit vor 20 Jahren. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Neue Infos über die Gruppe und Nolympia in Berlin findet ihr auch unter olympiaverhindern.blogspot.de.